Kapitel 43 Gegen das eitle und weltliche Wissen. Erstens. Das wahre Wissen quillt aus Gottes Wort und Wesen. Der Herr. Mein Sohn, lass dich nicht verwirren durch schöne, scharfsinnige Worte der Menschen. Das Reich Gottes besteht nicht im Worte, sondern in der Kraft. Auf meine Worte aber achte. Sie entzünden das Herz und erleuchten den Geist, führen zur Reue und bringen mancherlei Trost. Lies niemals ein Wort, um gelehrter und weiser erscheinen zu können. Sei bestrebt, deine Fehler abzulegen. Das wird dir mehr Nutzen bringen als die Kenntnis vieler schwieriger Fragen. Hast du vieles gelesen und erkannt, kehre immer wieder zu dem einen Urgrund zurück. Das ist notwendig. Zweitens. Das wahre Wissen überstrahlt alles Menschenwissen. Ich bin es, der die Menschen das Wissen lehrt. Psalm 94,10. Ich gebe den Kleinen ein Verstehen, das heller ist, als Menschenlehre es vermitteln kann. Zu wem ich spreche, der wird schnell weise sein und viel zunehmen im Geiste. Wehe denen, die wer weiß was alles von den Menschen zu erfahren suchen und sich um die Frage, wie sie mir dienen können, kaum kümmern. Kommen wird die Zeit, da der Meister der Meister, Christus, der Herr der Engel, erscheint, um allen ihre Lektion abzuhören, das heißt, um jedes Gewissen zu prüfen. Dann wird Jerusalem mit Laternen durchsucht, das dichteste Dunkel wird offenbar werden, und die Zungen werden keine Beweise mehr vorbringen. Drittens. Das wahre Wissen drängt zur Lebensbesserung. Ich bin es, der den demütigen Geist in einem Augenblick so erhebt, dass er gründlicher in die ewige Wahrheit eindringt, als wenn einer 10 Jahre an den Schulen studiert hätte. Meine Lehre ist kein Schwall von Worten, kein Durcheinander von Meinungen, kein Suchen nach Anerkennung, keine Beweisfechterei. Ich bin es, der da lehrt, die Augen vom Irdischen abzulenken, das Gegenwärtige zu verschmähen, das Ewige zu suchen und zu kosten, die Ehren zu fliehen, Ärgernisse zu ertragen, alle Hoffnung auf mich zu setzen, außer mir nichts zu wünschen und mich über alles glühend zu lieben. Viertens. Das wahre Wissen vermittelt Gott auf die verschiedenste Weise. Einer, der mich innig liebte, wurde dadurch des Göttlichen inne und sprach wunderbare Worte. Indem er alles verließ, hat er größere Fortschritte gemacht, als wenn er hohen Studien obgelegen hätte. Doch rede ich zu diesen nur über allgemeine, zu jenen über besondere Fragen. Dem einen erscheine ich in lieblichen Zeichen und Bildern, den anderen enthülle ich die Geheimnisse in einer Fülle von Licht. Die heiligen Bücher reden mit einer Sprache, aber sie unterrichtet nicht alle in gleicher Weise. Denn ich bin innerlich als Lehrer tätig, ich die Wahrheit. Ich erforsche das Herz, ich kenne die Gedanken, ich treibe zur Tat, ich teile einem jeden zu, wie ich es für recht finde.